40 Jahre Punk wird dieser Tage allenthalben gefeiert. Und je nachdem, wer da feiert, fällt das Ganze dann doch recht museal aus. Manchmal sogar staatstragend, vor allem in England. Aber was heißt eigentlich Punk im Jahr 2016? Eine mögliche Antwort kommt von einer Band, die sich 1977 im englischen Leeds an der Kunstschule zusammengefunden hat und sich auch fast 40 Jahre später noch auf den Ethos des Punk bezieht. Aber deswegen keinen Punkrock der alten Schule spielt. Deswegen können wir sie auch hier in unserer Reihe Folk vorstellen. Ihr Name ist The Meekons und in diesem Herbst erleben wir eine regelrechte Meekons-Medienoffensive. Klaus Walter über den weitläufigen Kosmos einer einzigartigen Band. Come with us, oh come along, there's something going wrong. Fear and Beer, so heißt dieser Song aus dem neuen Album der Meekons, Furcht und Bier. Damit kommen wir dem Kosmos der Meekons schon ein bisschen näher. Fear and Whiskey war übrigens schon 1985 der Titel eines Albums der Band. Furcht und Alkohol, zwei Leitmotive im Schaffen der Meekons, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. The Meekons are like an iceberg. You just see a little bit, but there's a whole lot more going on. Wie ein Eisberg sind die Meekons, unter der Spitze passiert noch viel mehr, sagt Tom Greenhawk, Mitgründer der Band, wie auch John Langford. The Meekons are a band that formed Art College in the late 70s. Die Meekons wurden in den späten 70ern an der Kunstschule in Leeds gegründet, als die ersten Wellen von Punk übers Land schwappten. Wir dachten, die Band würde vielleicht 6 Monate halten. Es war ein Experiment. Und jetzt geht das seit 40 Jahren so, das hat niemand erwartet. Es gibt da immer noch einen roten Faden zu den radikalen Ideen, die wir am Anfang hatten. A thread that goes back to the very radical ideas we had when we first started the band. Am Anfang klingen die Meekons so. Dan Dare aus dem Debütalbum der Meekons 1979. Dan Dare ist eine populäre Comicreihe im England der späten 50er. Eine Figur dieses Comics ist ein Außerirdischer mit dem Namen Meekon. Den roten Faden zu den radikalen Ideen der frühen Jahre nimmt Sally Timms auf. Sie ist seit Mitte der 80er eine Meekon. I first met the band when I was about 20. I was a friend of theirs and I used to go and watch them play and ich traf die Band, als ich um die 20 war. Ich war mit ihnen befreundet und ging zu ihren Konzerten. Irgendwann haben sie mich gefragt, ob ich nicht ein paar Songs singen könnte. Es gab zwar viele Besetzungswechsel, aber die Meekons waren immer eine sehr integrative Band. Das fand ich interessant und es passte zum Ethos des Punk in dieser Zeit. Ich weiß nicht, ob irgendwer das so konsequent bis heute verfolgt wie die Meekons. Heute sind sie 8 Leute in der Band zwischen 50 und 60 Jahre alt und bei allen Veränderungen haben die Meekons den Ethos des Punk in die Gegenwart gerettet. So John Langford. I think the spirit of the band, while constant, is always roving. Bei all dem Vagabundieren in der Band bleibt eines konstant. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Wegen. Die Idee von Punk war, keine Regeln, do it yourself. Wir finden unsere Arbeitsweise immer wieder neu. So werden wir nicht abgestanden oder gelangweilt. Die Meekons sind nicht gelangweilt und sie langweilen nicht, weil sie sich konstant weiterentwickeln. Dem Punkrock der frühen Jahre folgen stilistische Metamorphosen im weiten Feld zwischen Country und Dub-Reggae. Und die Meekons verstehen sich als politische Band. Sie engagieren sich in der Bewegung Rock Against Racism Ende der 70er, wie im großen Bergarbeiterstreik Mitte der 80er und heute gegen den Brexit. Noch eine Meekon-Konstante. I think the Meekons have always tried to place the work they produce in the Die Meekons haben immer versucht, ihre Arbeit in einen größeren Kontext zu stellen. Fragen von Klasse, Gender, Macht, Geschichte, das geht zurück bis in die Anfangstage. Vielleicht ist es weniger unser Sound als die Art, wie wir mit Informationen und Material umgehen, die interessant ist an den Meekons. Inzwischen verteilen sich die Bandmitglieder rund um den Globus, von der englischen Provinz über Chicago und Kalifornien bis hin nach Sibirien. In Brooklyn ist nun das neue Werk der Meekons entstanden. Es heißt Existentialism und besteht aus 3 Teilen. Eine CD, ein Buch, ein Video. Am Anfang steht eine Frage. Warum sollte es länger dauern, ein Album aufzunehmen, als ein Album zu hören? Also schreiben die Mikons im Tourbus ein paar Songs. The songs were just written in the van and we brought bits and bobs. Wir brachten ein paar Skizzen und Bruchstücke ein, wie üblich bei den Mikons. Nichts wird fertig gemacht, bis wir alle zusammenkommen. In songwriting until we all actually get together. Zusammenkommen, das tun sie in einem kleinen Theater in Brooklyn. Dort treffen die Mikons die Mikoristas und machen Miconception. Wie bitte, Sally Timms? We had this idea that we could have people actually participate on the record. Wir wollten, dass das Publikum mitmacht, dass sie einen Chor bilden. Wir spielen gerne mit dem Namen Mikons, so kamen wir auf die Mikoristas, der Chor der Mikons für eine Nacht. Und die Nacht nannten wir Miconception. A night was Miconception. Now what a place, now what a place for a man to fall in. You go stumbling down. So entsteht mit einem 70 Leute starken Chor aus Mikoristas ein Live-Album der improvisierten Art. Und die Aufnahme dauert tatsächlich nur etwa 5-mal so lang, wie es dauert, das Album zu hören. Länger dauert es, das Album zu lesen. Die CD ist nämlich verpackt in ein sehr schön aufgemachtes, illustriertes Buch. Gedichte, Essays, Kurzgeschichten. 12 Texte zu 12 Songs von 12 Autoren. Wir haben Autoren, die wir kennen, jeweils einen Song gegeben und ihnen gesagt, antworte darauf, wie immer du willst. Und sie haben recht schnell geantwortet. So kommen die Songs mit den Texten ins Gespräch. Es geht um so interessante Themen wie den nackten Hamlet, die französische Feministin Simone de Beauvoir, um Sigmund Freud und Hank Williams und um den Messias von Dublin. In der Geschichte zum Song Oh Money geht es um eine lächerliche Band, die in der irischen Hauptstadt mal das Vorprogramm für die Mekons bestritten hat. Ihr Sänger machte damals so eine Aufwärmgymnastik, als wollte er den Berg Olymp erklettern. U2 haben für die Mekons eröffnet, 1979 in Dublin. Sie waren noch Schuljungs und machten auf der Bühne diese pompösen Stadionrock-Gesten. Das war sehr irritierend, weil wir dachten, Punkrock hat all das auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen. Für uns waren U2 hoffnungslos gefangen in der Vergangenheit. Die Vergangenheit hat gesiegt und wenn heutzutage in Großbritannien 40 Jahre Punk gefeiert wird, dann werden im Zweifelsfall eher Bono und U2 eingeladen als die Mekons. Die arbeiten lieber weiter an ihrem Ethos von Punk.